Hören Teil 4. Sie hören einen kurzen Vortrag. Der Redner spricht über das Thema nonverbale Kommunikation. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 23 bis 30. Dazu haben Sie 90 Sekunden Zeit. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu meinem Vortrag über nonverbale Kommunikation. Ich heiße Annegret Wagner und bin Doktorandin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Man kann nicht nicht kommunizieren, lautet die berühmte These des österreichischen Kommunikationswissenschaftlers Paul Watzlawick. Sie besagt, dass Kommunikation immer und überall stattfindet, sobald zwei oder mehr Menschen zusammenkommen. Auch wenn die Personen nicht verbal miteinander sprechen, verraten ihre Körper viel über ihre Stimmung, ihre Gedanken und ihre Einstellung dem oder den anderen Menschen gegenüber. Wir alle kommunizieren also auch immer durch unsere Körpersprache, das heißt nonverbal. Erlauben Sie mir, diese Ansicht an einem Beispiel zu verdeutlichen. Vielleicht haben Sie eine solche oder eine ähnliche Situation ja auch schon selbst einmal erlebt. Stellen Sie sich vor, Sie steigen in einen Zug, suchen sich Ihren vorher reservierten Sitzplatz am Tisch, setzen sich hin und begrüßen einen anderen Fahrgast, der Ihnen gegenüber am Fenster sitzt. Die Person antwortet aber nicht, sondern sitzt nur da und schweigt vor sich hin. Außerdem wendet sie sich von Ihnen ab, schaut demonstrativ aus dem Fenster, verschränkt die Arme, überkreuzt die Beine und meidet jeglichen Blickkontakt. Ohne dass ein einziges Wort nötig gewesen wäre, würden Sie eindeutig verstehen, was Ihr Gegenüber Ihnen mit diesem Verhalten sagen will, nämlich: Ich will keinen Kontakt, ich habe kein Interesse an einem Gespräch oder ganz einfach: Lassen Sie mich in Ruhe. Die nonverbale Kommunikation, also eine Form der Verständigung ohne Worte, die nur auf verschiedene Körpersignale zurückgreift, gilt als die älteste Form des zwischenmenschlichen Informationsaustauschs. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können wir annehmen, dass die Menschen mit Hilfe der Körpersprache schon miteinander kommunizierten, bevor sie überhaupt die erste Lautsprache entwickelten. Auch heute kommunizieren wir meist mittels der Körpersprache, selbst wenn wir uns in sozialen Situationen grundsätzlich auf das gesprochene Wort konzentrieren. Nur nehmen wir sie oft gar nicht bewusst wahr. Dem iranisch-amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian zufolge liegt der Anteil der nonverbalen Kommunikation an einem Gespräch bei 55%, während der Anteil der verbalen Kommunikation nur etwa 7% einer Konversation ausmacht und damit relativ gering ausfällt. Die restlichen 38% entfallen auf die sogenannte paraverbale Kommunikation, das heißt auf verschiedene Merkmale der Stimme, wie zum Beispiel die Stimmlage, die Lautstärke, die Betonung oder das Sprechtempo. Aber was sind nun eigentlich die wesentlichen Elemente der nonverbalen Sprache?

Ende des Moduls Hören.